Judith ruft mich. Sie ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Wo ist sie? Wo bin ich? Ich wachte auf. Ich war in Afrika. Ich hatte geträumt. Aber da rief immer noch jemand. Jonas! Nicht Judith. Die war zu Hause in Babylon. Ein Mann. Jonas, lass das. Jonas, jetzt steh doch auf. Da ist einer an der Tür. An der Tür. Vor unserem Bungalow. In der Hotelanlage am Meer. Unter Palmen. Mitten in der Nacht. Ein Radaubruder. Wusste der nicht, dass Jonas Urlaub hatte? Jonas! Oh Gottes Willen! Hilfe! Hilfe! Oh! Nein, ich will das nicht. Ich hab frei. Was ist, Jonas? Ach, hier liegt einer, Nion, direkt vor der Tür. Tot? Total. Die haben ihn umgebracht. Die waren zwei kräftige Männer, die hinten im Schatten verschwanden. Schwarze Haut in himmelblauen Uniformen. Sehr auffällig. Sehr verdächtig. Die haben ihn nicht umgebracht, Nion. Jedenfalls nicht hier und nicht jetzt. Wieso? Ein Schuss in der linken Brust. Na bitte. Und kein Blut, kein einziger Tropfen. Im Nacken Blutergüsse, sogenannte Leichenflecken. Der Typ liegt aber auf dem Bauch. Außerdem treten Leichenflecken erst Stunden nach dem Tod auf. Mhm. Jonas ist kein Pathologe. Aber ein bisschen Bescheid mit sowas muss ein Detektiv wissen. Und Jonas ist Detektiv. Der letzte. Privatdetektiv. Wohnhaft und tätig zu Babylon, Vereinigte Staaten von Europa. Zurzeit aushäusig. In Urlaub. Und lustlos. Der Mann ist also schon eine ganze Zeit lang tot. Mit Sicherheit. Dann kann er ja auch nicht gerufen haben. Sehr gut, mein lieber Watson. Aber das Geschrei und der Schuss? Theater, Leon, alles Theater. Die zwei Himmelblauen haben uns einen toten Mann vor die Tür gelegt. Sie haben ein bisschen gebrüllt, gebollert, in die Luft geschossen. Und warum? Na, woher soll ich das wissen? Vielleicht hat er die Erklärung bei sich, unser schweigsamer Besucher. Du meinst den Briefumschlag unter seiner linken Hand? Oh, für dich, Jonas. Tatsächlich, da steht Jonas. Und was ist drin? Nichts. Ein kleiner Schlüssel aus Blech. Auf der einen Seite ist eine Zahl eingestanzt. 227. Mhm. Auf der anderen Seite steht Aerodrom Sabak. Ein Schließfachschlüssel. Schließfach 227 im Flughafen von Sabak. Vermutlich. Was wirst du tun, Jonas? Fährst du nach Sabak? Nein. Jonas wollte nicht nach Sabak fahren. Jonas wollte sich erholen. Mit Nion. Der schönen, dunkelhäutigen Autorin aus den USA. Wir hatten uns beim Fall Eurobaby kennengelernt. Und als der glücklich zu Ende gebracht war, hatten wir beschlossen, ein paar Tage Ferien zu machen. In Solaria, dem beliebten afrikanischen Staat, in den so viele Touristen fahren. Weißer Strand, grüne Palmen und relativ saubere Umwelt. Wir wollten für uns bleiben. Nion und ich. Und jetzt sowas. Ärgerlich. Komm wieder ins Bett, Nion. Aber wir müssen doch etwas tun, Jonas. Morgen, Nion. Morgen denken wir in Ruhe über alles nach. Und jetzt willst du gar nichts unternehmen? Doch. Den Nachtportier anrufen. Ja, bitte? Jonas, Bungalow 12a. Was können wir für Sie tun, Herr Jonas? Eine neue Flasche Scotch? Frisches Eis? Keine schlechte Idee, aber deshalb rufe ich nicht an. Vor meiner Tür liegt ein Toter. In der Tat, Herr Jonas? Lassen Sie ihn wegschaffen. Wird sofort erledigt, Herr Jonas. Am nächsten Morgen hörten wir mehr. Wir saßen beim Frühstück, Der Nachtportier erschien, sah sich um, kam an unseren Tisch. Die Leiche ist fort, meine Herrschaft. Haben wir gemerkt. Ganz und gar fort, meine ich. Nicht mehr im Hotel. Die Dupont hat sie abgeholt. Dupont? Ja, die Tourismuspolizei. Sie wissen doch, meine Herrschaft, wir in Solaria leben vom Tourismus. Und deshalb gibt es die Dupont, eine Sondertruppe mit Sondervollmachten. Sie untersteht nicht dem Innenministerium wie die normale Polizei, sondern dem Ministerium für Tourismus und Fremdenverkehr. Ach ja? Sagen Sie mal, tragen die Bullen von der Tupo vielleicht blaue Uniformen? Jawohl, Herr Jonas, himmelblau. Ich darf Ihnen das eigentlich nicht sagen, Herr Jonas, aber Sie sind ein geschätzter Gast unseres Hauses. Soll heißen, ein großzügiger Backschischspender. Jonas war wieder flüssig. Im ominösen Euro-Baby-Helikopter hatte ich was gefunden. Ein Päckchen Euronoten aus dem Besitz der Firma Euremex. Das hatte ich beschlagnahmt. Als Honorar. Und Schmerzensgeld. Und als Urlaubskasse. Die Dupo war schon mal hier, Jonas. Gestern am frühen Morgen. Sie hat sich nach Ihnen erkundigt, ob Sie noch bei uns logieren und wie lange Sie zu bleiben gedenken. Vielen Dank, Herr Jonas. Immer gern zu Diensten. Das gefiel mir nicht. Wie es aussah, wurde aus der Geschichte ein Fall. Einer von der unangenehmen Sorte. Kein Klient, kein Honorar. Dafür massenhaft Ärger. Aber vielleicht kam ich doch noch raus. Mit der bewährten Vogelstrauß-Methode. Oder meine ich die drei Affen? Nichts hören, nichts sehen, Kopf in den Sand, letzteres wortwörtlich. Nach dem Frühstück legten wir uns an den Strand. Neon und ich. Den Schlüssel nahmen wir mit. Sam auch. Den hätten wir besser zu Hause lassen sollen. Völker der Welt! Schaut auf diesen Strand. Schaut, wie ein armer, kleiner, unschuldiger Computer taktiert wird, wie man ihn misshundelt, martert, malträtiert. Schaut ihn an, brutal in glühend heißen Sand gesteckt. Gnadenlos den brennenden Strahlen der Tropensonne preisgegeben. Einen Sonnenstich könnte ich kriegen. Den hast du schon, Sammy. Oder einen Sonnenbrand. Oder die ekligen Moskitos pieksen mich zu Tode. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn ich in einer Schale aus spezial geerdetem Kunststoff steckte. Ich bitte Sie, Herr Nachbar, das ist äußerlich, rein äußerlich. Doch wie es da drinnen aussieht. Wollen wir gar nicht wissen, Sam, hör auf zu quengeln. Oh, meine Chips fangen an zu schmoren und mein Hals. Hals ganz trocken, ausgedörrt. Du hast keinen Hals, Sammy. Sei nicht so kleinlich, du kaltherziger Kuritenkacker. Sam ist mein Computer. In Taschenausgabe ständig bei mir. Von wegen Rat und Hilfe. Sam mag keine Sonne. Jonas mag er. In Maßen. Was er am liebsten mag, ist reden. Schnattern, quasseln, querulieren. Was spricht der Dichter? Quälen ihr ein Tier mit Schmerz? Du spinnst, Sammy. Du bist ein Computer. Ein Ding aus Metall und Plastik, schlag- und stoßgesichert und absolut temperaturunabhängig. Nicht einmal die Gnädigste versteht den Namen, Sam. Naja. So muss er denn allein und unverstanden seines Weges ziehen. Und leiden. Wenn du unbedingt leiden willst, Sam, dann tu's leise. Neon, da hinten auf der Düne das Fahrzeug. Ein Beachbuggy mit Spiritusantrieb, toll. Eine echte Antiquität. Also bei uns gibt's sowas schon lange nicht mehr. Bei uns auch nicht, aber ich meinte eher die Insassen. Blau. Himmelblaue Uniformen. Tupus. Sie kommen hierher. Jonas, was tust du? Buddeln im Sand. Sie dürfen den Schlüssel nicht finden. Sam, gräbst du am besten auch gleich ein, damit sie ihn nicht aufbrechen. Gegen den Namen der Menschlichkeit verwahre ich mich auf das Gefühlste. Auf denn! Hände hoch, Beine auseinander! Wer sind Sie? Tupo, Sondereinsatz. Los, hoch! Oder wir machen euch Beine. Was wollen Sie von uns? Wir sind Touristen, Gäste. Hals, Maul! Es folgte eine doppelte Leibesvisitation. Gründlich und ausgesprochen grob. Dann zertrampelten sie unseren Picknickkorb und zogen ab. Gefunden hatten sie nichts. Das wunderte mich. Im Beachbuggy war ein Metalldetektor. Warum hatten sie den nicht eingesetzt? Einen Schlüssel im Sand zu verstecken, war schließlich keine so unerhörte Idee. Merkwürdig. Noch merkwürdiger wurde uns, als wir zum Bungalow zurückkamen. Hier waren sie auch gewesen. und sie hatten alles kaputtgeschlagen, was Neon und Jonas gehörte. Ein Chaos. Tohu wabohu! Kraut und drüben! Keule der Verwüstung! Die spinnen die Tupos! Jetzt reicht's. Jonas wird aktiv. Wir besorgen uns einen Mietwagen und fahren nach Sabak, zum Aerodrom. Wir machen das Schließfach auf und sehen nach, was drin ist. Wir? Was heißt wir, Jonas? Willst du nicht mit Neon? Doch, Jonas. Nach Sabak fahre ich mit, bis zum Präsidentenpalast. Und da steige ich aus. Warum? Um ein seit langem abgesprochenes Interview zu machen. Mit Mama Makumba, der Präsidentin von Solaria. Und danach fliege ich nach Hause. Um das Schließfach musst du dich ja schließlich alleine kümmern, Jonas. Der Umschlag war für dich. Nur für dich. Mich geht die Sache nichts an. Und Eurobaby, Neon. Hast du vergessen? Eurobaby war anders, Jonas. Da steckte ich mittendrin. Jetzt doch auch. Jetzt kann ich aussteigen. Und genau das habe ich vor. Sabak ist die Hauptstadt von Solaria. 100 Kilometer landeinwärts, über eine ordentliche Autostraße. Rechts und links Steppe, dann hohe Sichtblenden. Dahinter unendliche Elendsviertel. Hier hausen Millionen. Wie viele genau, weiß keiner. Keiner kann sie zählen. Schließlich die eigentliche Stadt. Hochhäuser, verstopfte Straßen. Ich hielt vor dem Präsidentenpalast. Ein ummauerter Kral mit vielen runden Hütten. Sehr afrikanisch. Das ist ihr Stil. Mama Makumba liebt die Tradition. Einschließlich Kannibalismus. Ach. Darf ich mir sagen lassen. Es ist doch nur ein Gerücht. So. Und dass sie eine Medizinfrau ist. Dass sie hext und zaubert und Geister beschwört. Dass sie mehr als 100 Jahre alt ist und sich durch Affendrüsen jungelt. Alles Gerüchte. Sie ist uralt. Das ist wahr. Und sie ist groß. Unförmig dick. Eine lebende Legende und eine sehr interessante Frau. Ich freue mich auf das Interview. Die Zeit mit dir war auch sehr interessant, Jonas. Sei vorsichtig. Im Aerodrom von Sabak war es fast so voll wie auf den Straßen. Bleiche Touristen nach der Landung, braungebrannte vor dem Abflug. Im Schließfach 227 lag nur eine schmale Pappschachtel. Als ich sie einsteckte, spürte ich plötzlich Augen im Nacken. Ich drehte mich um. Mehrere himmelblaue Schlachtschiffe pflügten sich durchs Touristenmeer in Richtung Jonas. Was tun? Sam wusste Rat. Um die Ecke, Besen. Na bitte, da hätten wir ja, was wir brauchen. Ein herrenloser Rucksack. Auf demselben Sonnenhut nebst Sonnenbrille. In demselben. Darauf verwendet Sam seine letzten Speicherplättchen. Kurze Hose, buntes Hemd. Und was soll ich damit? Erbarmung, das ist denn doch blöd, mein Mensch. Schnapp dir das Zeug. Du meinst, ich soll den Rucksack stehlen? Und pingelig ist er auch noch. Was sagt Sokrates, der greise der weise Greis? Not kennt kein Gebot. Klau, sonst gehst du tot. Das ist ein Argument. So. Und jetzt? Was jetzt? Na, ab ins nächste öffentliche WC. Nach Möglichkeit eins für Herren männlichen Geschlechts. Und siehe, dort wird ein gewöhnlicher Sterblicher sich metamorphisieren zu einem Touristen. Und er wird sich eingliedern in den Strom seiner soeben eingetroffenen Brüder und Schwestern. Und sich in so gewonnener Unsichtbarkeit hinausschwemmen lassen aus dieser Halle. Bis dahin, wo der Bus ins Zentrum abfuhr. Und im Zentrum ging ich ins nächste große Hotel. Ich nahm mir ein Zimmer, ließ mir einen Whisky bringen und was zu essen. Und dann machte ich die Pappschachtel auf. Na, Chef, was ist drin? Kokain, Heroin, Solipsin, Diamanten, Brillanten, feingülden Geschmeiden. Tut mir leid, Sammy, nichts Besonderes. Zwei Blatt Papier und eine Tonkassette. Papier beschrieben? Ja, beziehungsweise bedruckt. Na, lies schon vor, lahmarschige Languste. Mach's nicht so spannend. Vorsicht, Sammy, sonst schalte ich dich ab und steck dich in den Müllschlucker. Vorlesen, oh du mein Herr und Gebieter, bitte, bitte. Na gut. Vertrag. Vertrag. Für zu leistende Dienste, Klammer auf, Spezifizierung wie per Phone besprochen, Klammer zu. Erhält Herr Tom Oyama, Minister für Tourismus und Fremdenverkehr der Republik Solaria, von der Firma Bab Tours Babylon, Vereinigte Staaten von Europa, Die vereinbarte Summe von Euros 300.000. Babylon Sabak, den 13. April 2012. Gezeichnet Tom Oyama, Minister und so weiter und so weiter. Gezeichnet Dr. Wendelin P. Klipp, Generaldirektor Bab Tours. Na, Sammy, was sagst du? Ich? Naja, auf einem Bein kann man nicht stehen. Volksweisheit. Ersuche um Vorlesung, Blatt 2. Pronto. Da ist nichts vorzulesen, Sam. Blatt 2 ist eine Bankquittung. Aha. Die Bank für Ost- und Zentralafrika bestätigt Einzahlung von 300.000 Euro auf Kontonummer so und so viel. Tom Oyama, privat durch Kontoinhaber, am 13. April 2012. Naja, alle guten Dinge sind drei. No, nun steh nicht in der Landschaft rum wie die weithin berühmte Salzstange von Dali. Wie wer? Na, schieb die Kassette in den hoteleigenen Rekorder, Dali, Dali. Wenn ich nicht selber so neugierig wäre, Sammy. Ach, nee. Ja. Wir sind uns einig, Minister. Alles klar, Dr. Klipp. Ich halte in dieser Saison Ihrer Firma die besten Hotels frei. Insgesamt 18.000 Betten und Sie zahlen mir dafür 300.000 Euro. Nicht gerade viel. Erlauben Sie mal, für eine Sache, die Sie nur ein Lächeln kostet. Sie vergessen Mama Makumba. Von allen Nebeneinnahmen Ihrer Minister kriegt sie 50%. Eiserne Regel. Sie braucht ja nichts zu erfahren von unserem Deal. Das Sträuche. Wir halten dicht, Minister. Gut. Aber ich muss Geld und Vertrag noch heute in der Hand haben. 13. April 2012. Okay, Minister, wir faxen Ihnen den Vertrag runter, Sie unterschreiben und faxen ihn zurück. Und das Geld weisen wir Ihnen an. Nix Anweisung. In bar, bitte. Na klar. Schicken Sie den Lokalmanager von Sabakum mit einer dicken Aktentasche. Wie Sie wollen, Minister Jörmann. Bis dann. Tja, das ist es also. Herr Minister Oyama lässt sich bestechen. Ja, von Bab Tours, dem größten Reiseunternehmen in Europa. Und weil er nicht will, dass was rauskommt, hat er seine Tupo drauf angesetzt. Soweit eine ganz normale Geschichte. Nur eins ist nicht normal. Wie ist Jonas da reingeraten? Was geht es mich an, dass irgendein Minister in irgendeiner afrikanischen Bananenrepublik sich schmieren lässt? Ja, berechtigte Question. Weißt du was, Sammy? Ich gehe zu diesem Oyama. Ich lege ihm das Zeug vor und trage die Sache mit ihm aus. Er soll seine Kettenhunde zurückpfeifen. Ich will noch was von meinem Urlaub haben. D'accord, Maître. Doch sei es verstattet, einen ganz bescheidenen Verbesserungsvorschlag einzubringen. Zeug vorlegen, gut und schön. Aber nicht die Originale. Kopien. Und um solche anzufertigen, bietet uns dieser mit jedem Komfort unserer Zeit ausgestattete Hotelraum alles Notwendige dar. Papierkopierer, ein Doppelkassettendeck, dazu eine Fülle von Musikkassetten für den erlesenen Geschmack. Ja, sieh mal hier, Sammy. Randy Orgas und Faxe Dax. Ihre größten Hits. Der gute alte Randy Orgas, selig. Wann war die Requiem-Geschichte? Vor 2,5 Jahren? November 2009, euer Verschwommenheit. Na, doch lassen wir die ollen Kamellen. Ans Werk. Kopier das Phongespräch auf die Orgas-Kassette und das Original tust du in die Orgas-Hülle. Da findet jetzt kein Schwein. Und die Papiere? In den hohlen Handtuchhalter im Bad, Mann. Denn wisse, Oberherrscher der Gläubigen, die alten Tricks sind immer noch die besten. Es war, als ob man Jonas erwartet hatte. Ich sagte dem Portier im Ministerium meinen Namen und schon gingen alle Türen auf. Auch die zum Privatbüro von Minister Oyama. Ein hoher Raum, holzgetäfelt. Leer bis auf einen Schreibtisch, eine AV-Anlage und eine altmodische Speicherkonsole, die mir irgendwie bekannt vorkam. Davor der Minister. Wie sieht ein Minister aus? Richtig. Wohlgenährt, vertrauenerweckend, durch und durch unecht und schwarz. Wir waren in Afrika. Oyama war nicht allein. In einer Ecke drückte sich ein unterwürfiges Männlein mit Rasterlocken herum. So, Jonas... Nur Jonas. Auch das. Was wollen Sie? Ein Gespräch. Unter vier Augen. Mein Mitarbeiter... Herr Mostafa Rashid, er besitzt mein volles Vertrauen. Meins nicht. Das würde verschmerzen. Was, Rashid? Gewiss, Herr Minister. Was wollen Sie, Jonas? Ich zeigte ihm, was ich gefunden hatte. Er besah sich die Blätter, hörte in die Kassette rein. Dann schob er mir die Sachen über die Tischplatte zurück. Stecken Sie das Zeug wieder ein, Jonas. Ich kaufe nicht. Moment mal, Sie irren sich. Glaube ich kaum. Wir wissen, was wir von Ihnen zu halten haben. Was, Rashid? Das wissen wir, Herr Minister. Sie sind ein Erpresser, ein mieser, kleiner, europäischer Erpresser. Auf irgendeine Weise haben Sie sich dieses Material beschafft und nun... Nein, die Sache läuft ganz anders. Sie können sich jedes weitere Wort sparen, wir glauben Ihnen sowieso nicht. Was, Rashid? Keine Silbe, Herr Minister. Aber Sie, Sie sollten mir glauben, Jonas, wenn ich Ihnen jetzt was sage. Falls Sie vorhaben, sich weiter mit dieser Sache abzugeben und Ihre käsige Nase weiter in meine Privatangelegenheiten zu stecken, dann denken Sie darüber lieber nochmal nach. Es könnte Ihnen passieren, dass Ihnen die Nase dabei abhanden kommt. Und auch sonst noch dieser oder jener andere Körperteil. Und jetzt raus. Das war schiefgelaufen. Warum, wusste ich nicht. An mir hatte es jedenfalls nicht gelegen. Ich war stinksauer. So geht niemand mit Jonas um. Auch kein Minister, erst recht kein Minister. Ich hob den rechten Arm und zeigte Oyama meinen Mittelfinger. Das verdross ihn. Wenn ich's mir überlege, Jonas, sollte ich Sie nicht so ohne weiteres gehen lassen. Wir Solarier sind gastfreundliche Menschen. Was, Rashid? Sehr gastfreundlich, Herr Minister. Wie wär's mit einem Abschiedsgeschenk, Jonas, damit Sie uns gut in Erinnerung behalten? Was liegt an, Chef? Der Europäer hier. Macht er sich mausig, Chef? Könnte man sagen. Nehmt ihn mit runter in die Wachstube und da zeigt er ihm mal, wie tüchtig unsere Tupo ist. Nahkampf, Verhörtechnik, ihr wisst Bescheid. Zu Befehl, Chef. Sehr tüchtig waren sie, weiß Gott nicht. Im Hof riss ich mich los, tauchte durch eine offenstehende Hintertür und war auf der Straße, ehe sie überhaupt was mitkriegten. Dann liefen sie mir ein Stück nach, nicht gerade mit Feuereifer. Ich konnte sie leicht abschütteln und mich in einer ruhigen Seitenstraße auf einem Mäuerchen kurz zur Ruhe setzen. Wie findest du das, Sammy? Ein bestochener Minister, der sich benimmt wie die Axt im Walde. Tupos, die Jonas durch die Mangel drehen sollen und ihn stattdessen zum Ausbüchsen geradezu auffordern. Sammy, hab die Güte, dich zu äußern. Sam! Siehe, meine Freundin, du bist schön. Dein Gehäuse ist als wie ein runder Becher, umsteckt mit Rosen. Sam? Deine Chips sind wie Taubenaugen und lieblicher denn Wein sind deine Schaltungen. Ist dir nicht gut, Sam? Deine Kabel sind wie eine Herde Ziegen, die da gelagert sind, am Berge gelegen. Komm zu dir, Sammy, was ist los? Ach. Hast du sie nicht gesehen, Vertrauter meines Herzens, dorten in Onkel Toms Hütte? Im Büro von Oyama, meinst du? Da war keine Frau. Frau? Wer spricht von einer Frau? Sam spricht von ihr. Nummer AX13-2005 McCoy Incorporated. Versuchsmodell Inamorata. Oh, wie ist sie doch so wunderschön. Natürlich, Oyamas Computer. Deshalb kam mir der Speicher bekannt vor. Sieht aus wie unser Sam, zu Hause in Babylon. Gleiche Firma, gleiches Baujahr. Ein Versuchsmodell wie du, Sammy. Im Jahr 2005 war Oyama sicher noch nicht Minister und konnte sich nichts Besseres leisten. Genau wie ein armer Privatdetektiv, der gerade aus dem antarktischen Krieg gekommen war. Oh, lass uns gehen, uns küssen und herzen. Danach steht mein Verlangen. Ich habe fast den Eindruck, du bist verliebt, Sammy. Sam muss es eingestehen, Freund meiner Seele. Errötend und zagend. Aber Sam... Du bist ein Computer. Du kannst dich nicht verlieben. Hat nicht auch Sam ein Herz? Nein, Sammy, hast du nicht. Blutet er nicht, wenn er getroffen wird? Getroffen? Von wem? Cupidos Pfeil, du Kugelhupf! Samantha heißt sie. Sie hat es mir gestanden. Steigen Sie ein, Jonas. Rashid, der unterwürfige Rastermann aus Oyamas Büro. Jetzt war er gar nicht unterwürfig. Er saß in einer schwarzen Limousine mit Spiegelscheiben. In der Hand hielt er einen Laserstrahler. Seine drei Genossen auch. Keine Tupos, Zivilisten. Jonas stieg ein. Jonas ist kein Selbstmörder. Die Limousine fuhr an. Rashid griff sich das Autofon. Rashid hier. Ja? Wir haben den Mann, Herr Baraka. Das Material auch. Warten Sie, bis Sie sehen. Hochinteressant. Genau, was Sie brauchen. Der Minister ist erledigt. Vielen Dank, Herr Baraka. Wir kommen sofort. Wir fuhren durch eine breite Hauptstraße. Nicht schnell, das war unmöglich. Zu starker Verkehr. Wir wurden noch langsamer, schwenkten nach rechts, auf die offene Einfahrt eines Hochhauses zu. Über der Einfahrt eine solarische Flagge und die großen Buchstaben FCP. Zentimeterweise schob sich der Wagen durch die dichten Fußgängermassen. Das war meine Chance. Tür auf und raus. Geduckt vorbei an zahllosen Hosenbeinen und Rocksäulen. Dann Kopf hoch. Sie waren etwa 20 Meter hinter mir, Rastermann und seine munteren Zombies. Schießen konnten sie nicht. Laufen umso besser. Schneller als Jonas. Der sah sich um. Was jetzt? Wohin? Die Antwort hielt neben mir. Ein Motorroller. Ein echter, antiker Motorroller. Unglaublich. Die Fahrerin schlug das Visier hoch. Auf den Sozius, Jonas, beeil dich! Nion? Aber ich dachte, du wolltest weg. Nee, ich hab mir's anders überlegt. Kommst du zu dem Roller, Nion? Man hat so seine Beziehungen. Mit Spagis, Gangsterlimousine, Motorroller. Dieses Solaria ist ein einziges Museum für Opas Vehikel. Du steig schon auf! Wohin fahren wir? Wohin willst du? Hotel Europa. Weißt du wo? Ich weiß, halt dich fest. Im Hotelzimmer holte ich die Papiere aus dem Handtuchhalter und die Kassette mit dem Fongespräch aus der falschen Hülle. Und dann gingen wir alles durch. Schritt für Schritt. Es musste doch möglich sein, einen Sinn in die ganze verquere Geschichte zu bringen. Oder? Ich weiß nicht, Jonas. Schon wie es angefangen hat, mit dem Toten vor der Türe, der nach dir gerufen hat, obwohl er schon lange nicht mehr rufen konnte. Und dann der an dich adressierte Umschlag mit dem Schlüssel. Die Tupo. Ruppig, aber in der Sache ineffizient. Erstaunlich ineffizient. Unglaublich ineffizient. Unglaubwürdig. Der Minister auch, stößt Jonas vor den Kopf, ohne jeden vernünftigen Grund. Nichts stimmt an der Geschichte. Aber auch gar nichts. Irgendwie irreal wirkt das alles. Wie inszeniert. Show, Theater, einfach nicht echt. Man macht dir etwas vor, Jonas. Das Gefühl habe ich auch. Aber warum, Neon? Warum ausgerechnet Jonas? Was habe ich mit Solaria zu tun? Und wer waren die Typen in der schwarzen Limousine? An dem Haus, in das sie dich bringen wollten, stand FCP, Free Congress Party. Das Hauptquartier der regierenden Einheitspartei von Solaria. Generalsekretär ist ein gewisser Baraka. Baraka? Den hat er aus dem Auto angerufen, der Rastermann. Und was soll das, Neon? Politik, Jonas. Solarische Innenpolitik. Hör zu. Es ging um Mama Makumba. Genauer um ihre Nachfolge. Bei dem Alter der Dame konnte die jeden Tag akut werden. Trotz Magie und Affendrüsen. Die größte Chance hatte der wichtigste Minister, unser Freund Tom Oyama. Parteisekretär Baraka war zweiter Kandidat, aber schon weit abgeschlagen. Darum versuchte er seit einiger Zeit, Belastungsmaterial gegen Oyama in die Hand zu kriegen. Und als er durch einen eingeschleusten Mann im Ministerium von Jonas und seinen Schmiergelddokumenten hörte, griff er natürlich zu. Ein Himmelsgeschenk, könnte man sagen. Nicht der Deal selbst. Sowas stört hierzulande niemanden. Auch nicht Mama Makumba. Aber dass Oyama sie um ihre 50% betrügen wollte, das bricht ihm den Hals. Und das meine ich ganz wörtlich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass auch mit dem Material was nicht stimmt. Da war was mit dem Tonband. Wenn ich nur wüsste... Wir sind uns einig, Minister. Alles klar, Dr. Klipp. Ich halte in dieser Saison Ihrer Firma die beste. besten Hotels frei. Nein, später. Nichts erfahren von unserem Deal. Ich weiß nicht, Dr. Klipper. Wir halten dicht, Minister. Gut. Aber ich muss Geld und Vertrag noch heute in der Hand haben. 13. April 2012. Okay, Minister, wir faxen Ihnen den Vertrag runter, Sie unterschreiben und... Das ist es. Das Glockenspiel. Vom babylonischen Rathausturm. Jeden Mittag um 12 Uhr, weltbekannt. Was soll denn damit sein? Nicht jeden Mittag, Neon. Im April ist das Glockenspiel überholt worden. Vom 1. bis 15. Ach. Wenn das Band wirklich vom 13. April stammt, kann das Glockenspiel nicht drauf sein. Es ist aber drauf und das heißt... Das Band ist eine Fälschung. Vermutlich aus mehreren Fongesprächen zusammengeschnitten. Dafür sprechen auch die kleinen akustischen Unebenheiten, die Sprünge mitten im Text, wenn du genau hinhörst. Die Papiere sind vermutlich auch gefälscht. Aber um das festzustellen, brauchen wir Sam. Sam. Sammy. Würdest du dich freundlicherweise herablassen? Nicht doch, bitte nicht stören. Sam befindet sich in innigster Kommunikation mit seiner Angebeteten Samantha. Chip an Chip. So tanze ich mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Hör auf damit. Komm runter von deiner rosa Wolke, Sammy. Eins Liebchen, mein mit dir allein im Himmel. Ist ja eklig. Schluss mit dem Getortel. Jetzt wird gearbeitet. Pfui, wie gemein. Spielverderber, gefühlloser Pedant. Nun wohl, was gibt's, sagt an. Dieser formlose Vertrag zwischen Minister Oyama und Generaldirektor Klipp. Schwindel! Unterschriften sind nachgezogen. Strich für Strich. Angesetzt und wieder abgesetzt. Eindeutig. Und die Bankquittung? Echt. Was? Irrst du dich auch nicht, Sammy? Nein und nimmermehr. Das Privatkonto von Minister Oyama ist dergestalt stark abgesichert, dass lediglich er selbst und keinesfalls irgendeine andere Person da selbst abheben oder auch einzahlen kann. Oyama hat also tatsächlich selbst am 13. April 300.000 Euro auf sein Konto gebracht. Ja. Zufall? Vielleicht. Trotzdem. Der Schmiergelddeal ist getürkt, mit Sicherheit. Frage, wer steckt dahinter? An sich kommt nur einer in Frage. Baraka. Aber der kann's nicht gewesen sein. Sonst hätte er Jonas nicht kidnappen lassen, um das Material zu kriegen. Außerdem, die Fälschung ist zu plump. Baraka hätte sich intelligenter angestellt. Natürlich, wenn er die Dokumente zusammen mit dir in die Hand gekriegt hätte, Jonas, sozusagen von Minister Oyama beglaubigt, dann hätte er sie wohl kaum genauer unter die Lupe genommen und wäre gleich damit zu Mama Makumba gelaufen. Die hätte sich Oyama kommen lassen. Und, Neon? Oyama hätte sich die Beweisstücke angesehen und gesagt, Fälschungen. Baraka will mich fertig machen. Und er hätte es bewiesen, mit Leichtigkeit. Ich weiß, es klingt verrückt, Neon, aber könnte der Minister nicht selber hinter der Sache stecken? Schließlich hat er die beste Gelegenheit, seine eigenen Fongespräche aufzunehmen und geschickt zusammenzuschneiden mit eingebauter Notbremse und die Fälschungen mit einer echten Kontoquittung glaubhaft zu machen und dann durch seine Tupus dafür zu sorgen, dass das Material unter die Leute kommt, sprich Jonas und Baraka. Wahrscheinlich weiß er, dass Rashid für die Konkurrenz arbeitet. Oyama selbst? Hört sich wirklich ziemlich unwahrscheinlich an. Hat man das Unmögliche ausgeschaltet, so muss das, was bleibt, die Wahrheit sein. Und sei es auch noch so unwahrscheinlich. Ein Diktum des Großmeisters aller Detektive, Tuscher Kapellmeister, Mr. Sherlock Holmes. Schön, dass du uns mal wieder die Ehre gibst, Sammy. Ja, ne? Zwei Dinge sind mir aber noch immer nicht klar, Neon. Warum hat Oyama Jonas reingezogen? Und warum hat er die ganze komplizierte Intrige überhaupt angeleiert? Um Baraka unmöglich zu machen? Glaube ich nicht. Baraka hatte sowieso keine Chance, Präsident von Solaria zu werden. Es muss einen anderen Grund geben. Einen Grund, von dem wir nichts wissen. Ein Geheimnis. Und wo versteckt man seine Geheimnisse, Neon? Im PC. Im Speicher. Genau. Hör mal, Sammy. Du stehst doch so gut mit Oyamas Computerin. Könntest du nicht mal einen Blick in ihren Speicher werfen? Typisch. Würdest du das tun? Typisch. Wärst du so nett? Ja, ja. Erst Spott und Hohn. Und dann, wenn's ohne Sam nicht geht, süß, mit mir gleich, Chef. Doch, was schätzt. Gutmütigkeit, dein Name ist Sam. Spähen wir ihr unters Nieder, der Liebsten. Was war das? Eine elektronische Maulschelle. Oder Watschen, wie es heute im Alpenlandl sagen. Geh. Warum weißt du ab, mich Schnöde? O Samantha, sei nicht spröde. Geliebte, komm ans Fenster, erhöre mein Flehen und lass den armen Sammy nicht im Regen, lass den Regen stehen. Ach, es ist umsonst. Fenster dicht, alles zu, verschlossen, verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Arsch bammelt. Naja. Sam hat aber doch was gesehen, was er nicht sehen sollte. Was, Sammy? Was hast du gesehen? Na, ein Wort nur ist's. Es lautet Benadir. Was? Benadir, B wie Blödmann, E wie Esel, N wie Nulpe, A wie Und was Adolf. Ist das, Benadir? Das kann ich dir sagen, Jonas. Eine Bucht an der Nordküste von Solaria. Abgelegen, felsig, menschenleer. Uninteressant. Uninteressant. So, aha. Und dass Benadir seit 8 Jahren als touristisches Entwicklungsgebiet ausgewiesen ist, ohne dass da jemals was entwickelt wurde, das ist natürlich auch uninteressant, hä? Und dass der gesamte Grund und Boden um Benadir Minister Oyama gehört. Uninteressant. Und dass es eine Verbindung gibt zwischen Benadir und Operation Jonas. Jonas? Jonas! Also lautet der im Speicher verzeichnete Codename. Bitte wie? Codename. Was für eine Verbindung? Sammy muss passen. Und wenn du es nochmal bei Samantha versuchst? Zwecklos. Gefährte meiner Leidenschaft. Es ist vorbei, als sei ich nie gewesen. Vom Winter verweht. Sammy ist wieder Single. Willkommen im Club, Sammy. Thank you. Benadir. Wir sollten uns da mal umsehen, Jonas. Ich komm mit. In einem Mietwagen verließen wir Sabak. Neon in einheimischer Aufmachung und Jonas in einen Chador gemurmelt. Schweißtreibend, aber angezeigt. Immerhin waren 2 Gegner hinter mir her, die Tupo und die Regierungspartei. In einem kleinen Hotel an der Nordküste mieteten wir uns ein. Und dann versuchten wir, nach Benadir durchzukommen. Zuerst über Land, mit dem Auto. Sieh dir das an, Jonas. Sperren, Stacheldraht, Wachtürme. Und? Glaubt es mir, Genösen? Überall Elektronik vom Feinsten und Gemeinsten. Halt! Helfen Sie um! Zweiter Versuch. Übers Meer. In einem Kahn mit Außenbordmotor. Zurück! Sperrgebiet! Wenn Sie weiterfahren, werden Sie versenkt. Sperren und Tupo rings um Benadir. Jemand hatte was zu verbergen. Das machte uns natürlich erst recht neugierig. Zu Land geht's nicht und zu Wasser geht's nicht. Bleibt die Luft. Du hast doch so gute Beziehungen, Leon. Kannst du uns nicht einen Helikopter besorgen? Im Prinzip ja. Aber in ganz Solaria gibt es nur 2 Helikopter. Einer ist kaputt. Und der zweite? Gehört Minister Oyama. Den brauchen wir wohl gar nicht erst zu fragen. Ich könnte was anderes besorgen, Jonas. Ein Sporttaucher-Outfit. Anzug. Aqualunge. Harpune. Nur eins? Unter Wasser musst du es allein versuchen, Jonas. Das bin ich gewohnt. Einverstanden, wenn ich statt der Harpune einen Laserstrahler kriege, im Gummibeutel, wo er sich mit Sam vertragen muss. Und eine wasserdichte Lampe. Kriegst du, Jonas. Heute Abend. Es war Nacht, als ich ins Wasser stieg. Weit weg von Sperren und Scheinwerfern. In die Bucht von Benadir zu kommen war leicht, zu leicht. Es war zwischen Ebbe und Flut. Das Wasser lief auf und Jonas wurde unwiderstehlich in Richtung Land gezogen. Schräg nach unten. Immer stärker, immer schneller. Bis dahin, wo sich unter der Oberfläche im Uferfelsen ein riesiges, kreisrundes Loch auftat. Durchmesser etwa 20 Meter. Da ging's rein. Und dann weiter. Durch einen horizontalen Kanal im Felsen. Der Sog ließ nach. Jonas machte immer weniger Fahrt. Vor ihm ein heller Schein. Der Kanal war zu Ende. Kein Felsen mehr über mir. Nur Wasser. Ich ließ mich nach oben treiben, bis mein Kopf durch die Wasseroberfläche stieß. Und da riss ich die Augen auf. Ganz weit. Ich war in einer Höhle. Einer hohen, unendlich weit ausgedehnten Höhle. Keine verträumte Märchenhöhle für Rübezahl und die sieben Zwerge. Hier war was los. Grelle Lampen überall. Direkt vor Jonas eine Mole. Daran ein großes U-Boot. Bio Babylon stand am Heck. Ein Abfalltransporter des bekannten Chemiekonzerns. Robots waren beim Löschen. Was sie rausholten, schafften sie nach hinten. Dort kippten sie es über einen Granitwall in einen unübersehbar großen Sumpf. Einen Sumpf, der blubbernde Blasen trieb und der in allen Farben des Albtraums schillerte. Blutrot, eitergelb, totenschwarz, giftgrün. Und der stank wie die Hölle. Das ist die Hölle. Mach nicht doch Großmaul. Musst du immer übertreiben? Die Hölle. Das sind doch bloß Lackschlemme, polychlorierte Biphenyle, Cadmium, Blei, Chlor, Dioxine, mit einem Wort. Gift. Aus Europa. Hier wird er hergebracht und gelagert. Das ist das Geheimnis von Mr. Oyama. Er betreibt eine geheime Giftmülldeponie. In einem Staate, wo Dergel, Korrektur, wo dergleichen auf das Allerstrengste verboten ist. Schon wegen der Touristen. Wenn Mama Makumba das erfährt. Sie wird es nicht erfahren, Jonas. Nur Jonas. Hoch die Hände. Holt ihn aus dem Wasser. Machen wir, Chef. Plötzlich waren sie aus dem Schatten des U-Boots hervorgetreten. Tom Oyama und seine Tupus. Ich ließ mich auf die Mole ziehen. Einen Augenblick hatte ich an schnelles Abtauchen gedacht. Sinnlos. Sturmgewehre treffen auch unter Wasser. So sieht man sich wieder, Jonas. Wissen Sie, wem wir das zu verdanken haben? Meinem Computer, Samantha. Sie hat sich ins System ihres PC eingeschlichen und mit ihm Verbindung gehalten, ohne dass er was merkte. Kluges Mädchen, Samantha. Ah, perfides Weib, Schlange, treulose Tomate. Voll Verachtung, wenn der Zenf sich von ihr... Damit hat sie ihren Fehler wieder gut gemacht. Ich meine, den unabsichtlichen Hinweis auf Benadir. Tja, und jetzt wollen Sie doch sicher wissen, was gespielt wird, Jonas. Das weiß ich schon, Oyama. Sie lagern hier Giftmüll. Im großen Stil. Geschäft geht gut. Danke, ich kann nicht klagen. 100 Euro zahlt Bio mir für die Tonne. Bei Ihnen in Europa kostet sowas das 20-fache. Wenn man überhaupt einen findet, der das Zeug abnimmt. Und damit Ihr Konkurrent, Parteisekretär Baraka, Ihnen nicht auf die illegalen Giftmüllschliche kommt, haben Sie Operation Jonas gestartet. Baraka sollte Sie anklagen. Mit getürkten Beweisen. Und dabei sollte er sich gründlich die Finger verbrennen. Sie, Oyama, stünden dann ganz groß da. Ein unschuldiges Opfer krimineller Machenschaften. Und wenn doch mal was über Ihre Giftküche durchsickert... Wird Mama Makumba das niemals glauben. So ist es, Jonas. Und damit... Moment, Oyama. Eine Erklärung schulden Sie mir noch. Warum Jonas? Ich meine, warum haben Sie gerade mich in Ihrem Stück mitspielen lassen? Mitspielen? Nicht so bescheiden, Jonas. Sie haben die Hauptrolle gespielt, den Außenseiter. Politisch uninteressiert, aufrecht... Absolut glaubwürdig. Danke sehr. Und beschränkt natürlich. Nein. Ich habe lange nach dem richtigen Typ gesucht. Dann kamen Sie nach Solaria. Meine babylonischen Geschäftsfreunde waren so freundlich, mir Ihr Psychogramm zukommen zu lassen. Ihr Persönlichkeitsprofil. Sie sind ehrlich, stur und Sie sind ein Querkopf. Ein Oppositionsgeist. Wer Sie dazu bringen will, irgendwas zu tun, muss Ihnen das Gegenteil nahelegen. Am besten mit Druck und Drohungen. Und das habe ich getan. Trotzdem ist Ihr Plan schiefgelaufen, Oyama. Leider, ja. Sie haben ein wenig zu viel Eigeninitiative gezeigt, Jonas. Und deshalb muss ich mir jetzt einen neuen Dummen suchen, weil Sie nicht gespurt haben, Jonas. Schade, Sie haben mich sehr enttäuscht. Und es wird mich, fürchte ich, nur wenig trösten, dass Sie jetzt gleich auf recht unangenehme Weise zu Tode kommen werden. Ich habe vor, Sie von der Höhlendecke in die Deponie herunterzulassen. Ganz, ganz langsam. Stückchenweise wird das Gift sie fressen, Jonas. Die Zehen zuerst, dann die Füße, die Knöchel, die Waden. Chef, ein U-Boot. Schon wieder? Ist es angemeldet? Es war nicht angemeldet, weil es nämlich gar kein zweiter Giftmülltransporter war, sondern ein U-Boot der Solarischen Marine. Es tauchte schnell auf und legte an, das Bordgeschütz drohend auf uns gerichtet. Aus der Luke im Turm stiegen schwer bewaffnete Matrosen. Gefolgt von Neon? Hallo Jonas, alles in Ordnung? Ich bin gerührt. Jetzt hast du für mich sogar ein U-Boot organisiert. Für dich? Ich bin nicht deinetwegen hier, Jonas. Jedenfalls nicht in erster Linie. Und ich bin auch nicht deinetwegen in Solaria geblieben. Ach, weshalb dann? Sie hat mich darum gebeten. Sie hatte so eine Ahnung, dass mit Tomoyama was nicht stimmte. Darum sollte ich für sie am Ball bleiben. Das heißt, bei dir, Jonas. Als eine Art Sonderbeauftragte. Sie? Wer ist sie? Ja, wer ist sie? Neon zeigte auf die Luke. Da quälte sich was durch. Mit großer Mühe. Gehieft und geschoben. Ein grauschwarzer Fleischberg in bunt gemusterter Baumwolle. Ali ist immer so gut mit dir gemeint hat. Schäm dich, Tommy. Gnade, Mama. Ich tu's auch nie wieder. Da hast du recht, Tommy. Du wirst es nie, nie wieder tun. Und weißt du warum, Tommy? Weil Mama dich bestrafen wird. Unartige Kinder müssen bestraft werden. Und du warst sehr unartig, Tommy. Sehr, sehr unartig. Darum wirst du auch sehr, sehr streng bestraft. Mama! Bitte. Ich habe einen Vorschlag, Mama. Ich meine Exzellenz. Mich wollte er an die Decke hängen und langsam in die Brühe tun. Es wäre doch nur gerecht, wenn ihm jetzt dasselbe... Gewiss, mein Sohn. Doch Mama Makumba hat andere Pläne. Mama ist alt. Mama hat nicht mehr viel vom Leben. Überlasst ihn mir. Hörst du, Tommy? Mama nimmt dich mit in ihren Kral. Nein! Eine Medizinfrau braucht viele magische Wirkstoffe. Haare, Fingernägel, Augäpfel, gewisse Drüsen. Nachschub ist immer willkommen, Tommy. Nein, Mama, bitte! Lieber ins Gift. Nicht zu vergessen die Gastronomie. Mama hat Lust, ein paar neue Rezepte auszuprobieren. Fesselt ihn, seine Leute auch. Das war's. Im Großen und Ganzen. Mama Makumba ernannte keinen Nachfolger und beschloss, 200 Jahre alt zu werden. Neon kriegte den großen Palmwedel von Solaria mit Stern und Bauchbinde. Jonas nicht. Der kriegte eine ordentliche Aufwandsentschädigung. Und die war ihm auch lieber. Oyamas Giftmülldeponie wurde geschlossen. Bio musste den Abfall in Zukunft woanders loswerden. Kein Problem. Es gibt genug arme Länder, die sich drum reißen. So ist das. Was, Sammy? Wie sprach der große Philosoph Michelangelo zu Karl dem Großen? Na, wie sprach er? Er sprach, nicht alles Braune auf der Welt ist Schokoladeneis. Ach, schau mal.